from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 50, die Jubiläumsfolge, die Nummer vom Admiral von David Robinson, für die von euch, die sich noch an die Twin Tower-Zeiten der Spurs erinnern. Wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketball-Magazin. Guckt mal vorbei auf www.basket.de und facebook.com/basket. Ni hao. Auch von mir aus Shanghai. Wir haben eben ein bisschen rumgescherzt. Viewers Discretion ist advised. Wir werden heute, glaube ich, ein paar witzige Momente haben in dem Pod. Gibt von Seiten der Neuigkeiten auf jeden Fall ein paar Dinge, die sehr amüsant, wenn auch nicht ganz jugendfrei waren und sind. Und ich glaube, wir haben jetzt wieder recht schnell auf den Playbutton gedrückt, einfach um diese Stimmung zu konservieren. Ich hatte jetzt noch ein paar Sachen, die ich ohnehin mit dir besprechen wollte, aber ich glaube, das können wir vielleicht dann auch direkt on air machen. Sehr gut. Fangen wir vielleicht sogar direkt mal an. Ich würde ganz gerne, was uns sozusagen indirekt auch betrifft, nämlich über Basketball-Podcasting. Wie bei uns auch sind wir ja sicherlich nicht der einzige Podcast, den ihr so auf die euren Ohren bekommt, wöchentlich, täglich. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Optionen. Und ich glaube, jeder hat so ein bisschen seine eigenen Präferenzen, je nachdem, weiß ich nicht, angefangen bei der Stimme bis hin zu den Topics, also den Sachen, die besprochen werden. Und da wollte ich doch kurz mal mit dir darüber sprechen, was du meinst, weil ich habe bestimmt mitbekommen, dass Adrian Wojnarowski, der Guru der NBA-Verträge und Trades per Twitter, jetzt so mehr oder minder groß rausgekommen ist, weil er als Journalist natürlich auch eine eigene Marke ist mittlerweile. Er ist wirklich einer der bekanntesten Journalisten dadurch, dass er immer diese Breaking News eben per Twitter kommuniziert. Einer der bestvernetzten Journalisten in der gesamten Liga. Hat jetzt von Yahoo Sports, neben wahrscheinlich dem fürstlichen Salär, auch eine Seite bekommen, die, glaube ich, jetzt Anfang 2016 an den Start gehen wird, und einen Podcast. Der nennt sich The Vertical. Hast du da schon mal reingehört eigentlich? Habe ich schon mal. Bisschen anders als die Podcasts, die ich so höre. Jedenfalls das, was ich jetzt war jetzt nicht bei jeder Folge dabei, aber das, was ich bisher so mitgekriegt habe, weil er im Grunde ja immer nur Gastinterviews hat, so wie ich das mitbekommen habe, oder? Ja, also er hat immer Gäste, nur wahnsinnig prominent. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte nämlich den Vergleich mal ziehen mit Zach Lowe, den die meisten von euch ja sicherlich auch kennen, den ehemaligen Grantland, Prominenten, der ja auch meist Gäste hat, sei es dann irgendwie der Ben Gundy Brother oder Leute von ESPN, Tom Haberstroh oder Brian Windhorst oder sowas. Letztens war CJ McCollum on air. Aber Adrian Wojnarowski hat wirklich Leute, die du sonst nicht wirklich hörst. Er hat immer halt sehr interessante Spieler am Start, aber eben auch Front-Office-Leute. Jetzt Neil O'Shea, der GM von Portland, war am Start. Dann Masai Ujiri, der GM der Toronto Raptors. Und die kennen ihn halt alle persönlich. Ich glaube, dass er da ein Riesenpotenzial hat, jetzt in diese Lücke eben vorzupreschen, die Grantland hinterlassen hat, wenn jetzt seine Seite, die dann an den Start kommt, noch so ein bisschen dieses Tagesgeschäft dann eben aufschnappen. Weil ich muss sagen, ich tue mich mit Zach Lowe teilweise ein bisschen schwer. Klar, das ist jetzt eine persönliche Präferenz von mir, aber irgendwie schmierte mir zu sehr seinen Gesprächspartnern Honig um den Mund, irgendwie von wegen, ja, ich weiß ja eh nichts darüber. Und CJ McCollum hatte irgendwie vorgestellt als Potential All-Star. So, ich denke mir so, okay, what the fuck, CJ McCollum ist noch nicht mal der beste Spieler in seinem eigenen Team, das dieses Jahr voll scheiße spielt. So. Und die gestern gegen Philadelphia verloren haben. Ja, das dann auch zum Beispiel. Also, zurückgelegen, aber egal. Da geht dann das Argument, dass CJ McCollum All-Star, und dann ist es halt immer so ein bisschen netter Talk, weißt du, so von wegen, ja, okay, erzähl ein bisschen über dich, du darfst ein bisschen Werbung machen und dann ist vorbei. Und ich finde mal irgendwie, okay, der Informationsgehalt ist da ziemlich gering, während halt Watch, wie er so genannt wird, tatsächlich ziemlich steil losgelegt hat und man wirklich sehr viele Dinge erfährt jetzt von OG, wie der Trade mit Carmelo Anthony ablief und wie so sein Alltag aussieht mit Scouting noch nebenher und wenn er ins Ausland geht. Und also das fand ich echt ziemlich spannend und bin gespannt, wie sich so die Podcasting-Landschaft dann verändern wird. Ja, finde ich, sehe ich genauso wie du. Ich höre, also ganz früher habe ich oft noch Jalen Rose und Jacoby gehört, die höre ich eigentlich im Grunde gar nicht mehr, weil spätestens das hat sich so ein bisschen, also wie gesagt, das ist natürlich alles sehr subjektiv, aber für mich ist das mehr Entertainment und Quatsch, als dass ich da irgendwie wirklich gehaltvolle Informationen rausziehe. Bill Simmons, den ich früher sehr oft gehört habe, legt, also so habe ich das Gefühl, eigentlich fast nur noch seine Freunde oder seinen Vater ein und spricht mit denen über die Teams aus Boston. Das und über Wetten. Ja, ist jetzt für mich auch nicht so interessant. Und außerdem ist Basketball da ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Also er macht mittlerweile wirklich sehr viel Football und sehr viel Popculture und wie gesagt dann einfach Themen, die ihn oder seine Kumpels dann selber interessieren. Vielleicht wird das nochmal ein bisschen anders, wenn er seine Show auf HBO kriegt im nächsten Jahr, aber er gehört im Moment auch nicht zu denen, die ich so favorisiere. Ansonsten der Dunked On Podcast, den finde ich ganz gut und sehr solide, ja. Genau, und dann gibt's noch den Ion Basketball Podcast und True Hoop, genau, also da höre ich so ab und zu mal selektiv rein, aber ich glaube Dunked On ist der, wo ich wirklich so fast jede Folge mir anhöre. Ja, also die beiden, was das Nate Duncan, Danny LaRue von Real GM machen das eigentlich ganz gut, haben eine ganz angenehme Stimme und haben so ein Segment, das heißt irgendwie 15 in 60 mittlerweile, wo wir halt 15 Teams in 16 Minuten dann irgendwie durchsprechen. Ich finde es zu regelmäßig, so fast jeden Tag. Gut, die verdienen natürlich auch ihr Geld damit. Ich habe ehrlich gesagt nur eine Regel. Das gilt sowohl für den NBA Lockdown Podcast von ESPN als auch die True Hoop Sachen. Sobald ich sehe, dass Amin El Hassan da ist, lade ich ihn mir nicht runter. Ich habe mir geschworen, nie wieder in meinem ganzen Leben Amin El Hassan anzuladen. Nie wieder. Ich finde den Mann so grausam. Ja, unfassbar. Das habe ich mit ESPNs First Take. Ich werde nie wieder ESPN First Take hören. Das ist für mich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, dann hätte ich jetzt noch ein Zitat und damit enden wir vielleicht diese Journalisten-Podcasting-Serie. Das ist Blasphemy, um es mit den Worten von Smith zu sagen. Ja. Ja, also das kann ich, die beiden Jungs kann ich nur wirklich nicht mehr ernst nehmen. Aber wie du schon sagst, dann lass uns beide doch mal was dafür tun, dass diese Folge für euch anständige Informationen bereithält. Wollen wir nochmal, so wie wir es am Anfang immer machen, 5 Minuten auf die Liga gucken, bevor wir uns dann... Ach so, übrigens, das sagen wir eigentlich auch immer zu Beginn der Folge, die Boston Celtics haben dank eures überragenden Feedbacks auf allen Kanälen, vor allem Twitter war dieses Mal echt stark, fand ich, gewonnen, wenn man so will, und werden von uns adoptiert. Wir sprechen nachher intensiv über die Celtics, über vergangene Spiele, über Ausblick, über Sachen neben dem Court und auf dem Court. Und dazu gibt es natürlich wieder Freak of the Week und Stinker. Und du hast noch eine ganz besondere Rubrik, wo es bald auch einen Blogpost zu geben wird wahrscheinlich. Ja, das kommt dann ganz am Schluss. Kleiner Teaser bei Things That Make Me Smile. Da haben wir vielleicht noch einen kleinen Moment an Zeit. Und sonst schauen wir natürlich, was in der Liga wieder so momentan abgeht. Verletzungen als auch, weiß ich nicht, sonstige Neuigkeiten. Und eine Sache würde ich tatsächlich dann auch mal dranhängen, was so die allgemeine Basketball-Fan-Experience sozusagen betrifft. Aber das schieben wir dann vielleicht irgendwie nachher dazwischen, dass wir jetzt nicht über diese allgemeinen Sachen euch dann irgendwie langweilen. Genau. Hast du eigentlich das Cavaliers-Spurs-Spiel dir angucken können oder ein bisschen? Ja, habe ich ein bisschen gesehen. Du hattest ja gerade, als wir vorher gequatscht haben, schon mal über Condensed Games geguckt. Das war in dem Fall, war es natürlich ganz in Ordnung, sich mal eine Viertelstunde so mal nebenbei das anzugucken, aber ich hatte eigentlich tatsächlich vor, mir das nochmal in Gänze anzugucken, weil ich so gelesen habe von dem Spiel, dass es durchaus interessanter war eigentlich als das Cleveland Warriors Spiel, was eigentlich viel mehr in der Presse war zu Weihnachten. Ja, also ich fand's cool. Ich habe mir dann ein bisschen die Zeit rausgenommen, mir das Spiel mal anzugucken und jetzt ohne wirklich in dem Fall irgendwie Notizen zu machen, wie es jetzt irgendwie im Fall von Boston dann passiert ist. Einfach nur mal reinzuschauen und ohne, dass ich irgendwie wollte, dass irgendwer gewinnt, einfach mal zu gucken. Über einen Spieler von Cleveland sprechen wir, glaube ich, dann nachher nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber was die Spurs betrifft, muss ich wirklich sagen, dass ich glaube, wenn ich zwei Sachen rausnehmen würde, ist das eine negativ und das andere sehr positiv. Das eine ist, dass man es noch nicht wirklich geschafft hat, wirklich LaMarcus Aldridge so zu integrieren, dass, glaube ich, jeder weiß, was seine Rolle ist. Es passiert zwar häufig, dass er doch irgendwie Spiele hat, wo er viele Abschlüsse suchen kann und nehmen kann dann auch, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt nicht so ist, dass er wirklich die First Banana irgendwie ist, dass er wirklich derjenige ist, der das Team anführen kann, was die Punkte, die erzielten Punkte oder die Wurfversuche betrifft. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen verbessert werden könnte. Ja, in dem Zuge vielleicht nicht nur LaMarcus Aldridge, wäre auch ein bisschen hinter, also wenn man bei 35-6 und 23-0 zu Hause überhaupt davon sprechen kann, dass irgendwer hinter seinen Erwartungen geblieben ist, aber ich finde, Danny Green spielt keine so überragende Saison. Also oftmals nimmt er sich wirklich nur die Schüsse, die ganz, ganz frei sind. Ich meine, er ist sowieso kein Spieler, der jetzt viel zum Korb zieht, sondern wartet dann eher wirklich drauf, dass das Passing-Game der Spurs irgendwas für ihn bereithält. Aber ich fand auch, was ich so gesehen habe bisher von den Spurs in der Defense, hat er durchaus noch Luft nach oben, wenn man das mal diplomatisch ausdrücken möchte. Ja, ich glaube, dass er jetzt mittlerweile so ein bisschen Schwierigkeiten hat, was seine Confidence, was sein Vertrauen in seinen eigenen Wurf und in sein Spiel betrifft, dann hat. Ich glaube, der Wurf ist wirklich einen Monat lang komplett weg gewesen. Und wenn du ein Spieler bist, der so stark auf Catch-and-Shoot-Sachen dann vertraust, dann fängst du vielleicht an, irgendwie ein bisschen die Technik in Frage zu stellen, dass du dann Abläufe im Schuss dann irgendwie justieren möchtest oder ein Feintuning vornehmen möchtest. Und ich glaube, das ist vielleicht bei manchen Spielern dann der falsche Ansatz, dass du einfach sagst, okay, du musst aus diesem Tal, dem Sportlichen, dann irgendwie dich einfach rauswerfen und versuchen, weiter genau das zu machen, und dann schaffst du das auch. Und vielleicht sieht man ja jetzt, dass es dann irgendwie passend wieder bergauf geht. Positiv ist natürlich, dass die Spurs ihn nicht unbedingt in der regulären Saison brauchen. Nee, nee. Wichtig wird es dann eben in den Playoffs, wenn er dann, weiß ich nicht, 35 Minuten plus auf dem Feld stehen wird. Momentan haben sie dann halt für diese Sachen dann noch eine ganze Barrage an Leuten auf der Bank sitzen, die dann eben diesen Punch bringen können. Sei es jetzt irgendwie Paddy Mills oder Manu Ginobili oder vielleicht sogar ein Ray McCallum, die dann von der Bank kommen, um einfach irgendwie ein paar Punkte zu bringen. Ja. Das bringt mich tatsächlich dann noch zu der zweiten Auffassung oder der zweiten Punkt, den ich nennen wollte, und das ist, dass einer der Unterschiede oder das, was Coach Popovich dann eben nochmal ganz anders macht als viele andere Trainer in dieser Top-Riege der NBA-Coaches, ist, dass er in der regulären Saison sehr viel auf seine jungen, unerfahrenen Spieler setzt. Das sieht man jetzt bei Kyle Anderson, das sieht man aber auch bei Marjanovic, dem Rookie in Anführungsstrichen, dass die wirklich einfach mal aufs Feld geworfen werden, auch wenn es schwierige Spiele sind, auch mal im vierten Viertel, dass es da Stretches gibt, wo die Leute spielen. Und ich glaube, dass das ein wirklich wichtiger Punkt ist, von denen dann die Spieler und generell das Team dann auch langfristig sehr profitieren kann. Und wenn ich natürlich jetzt auf Dallas so ein bisschen gucke, dann ist das halt überhaupt nicht der Fall dieses Jahr. Ja, Carlisle ist ja auch nicht bekannt dafür, dass er ein Coach ist, der sich viel aus Rookies macht oder auf Rookies steht, aber ja, das ist mir auch aufgefallen, also dass wirklich die Rookies der Spurs, und es ist ja immer verrückt, egal in welcher, den Spurs ist es total egal, an welcher Position, in welcher Runde sie picken, es kommt mindestens immer ein solider Bankspieler dabei raus. Das finde ich total verrückt. Und du sagst es richtig, Popovich gibt den Jungs früh schon das Selbstbewusstsein, auch mal in engen Spielsituationen ihren Mann stehen zu müssen und nicht nur irgendeine Garbage-Time, 2 Minuten vor Schluss, 30 Punkte plus gegen Philadelphia ran zu dürfen. Und sowas zahlt sich dann aus. Ich meine, wie oft hatte San Antonio dann auch schon, oder wie oft hatten wir das in den letzten Jahren, dass nicht unbedingt Duncan, Ginobili oder Parker die genannten Namen waren, wenn man in den Playoffs über sie geredet hat, sondern auf einmal Boris Diaw, auf einmal Paddy Mills und immer mal so ein Spark, mit dem der Gameplan des gegnerischen Trainers wahrscheinlich nicht gerechnet hätte. Ja, und wenn ich mir jetzt dann halt, wie gesagt, andere Teams angucke, McCullough wird ja da wirklich gelobt, zu Recht, das Playmaking oder das Playcalling betrifft, viel besser, dann stimmt das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass er auch sehr viel aus dem Spielermaterial herausholt. Wenn man jetzt sich allein irgendwie anguckt, dass Raymond Felton und Charlie Villanueva da häufig auf dem Platz stehen. Wir haben da, glaube ich, letzte Woche oder davor die Woche darüber gesprochen, dass er für uns einer der Frontrunners für Coach of the Year ist. Aber das ist dann so ein bisschen dieser Wermutstropfen. Ne? Justin Anderson, der Rookie, wurde halt gesagt, ja, toll, du hast auch ein bisschen, glaube ich, von ihm das Tape dir vorher angeguckt. Genau. Und meinst noch zu mir, ja, es wird was. Und dann habe ich mir recht viel von ihm angeguckt, als wir ihn dann gedraftet haben, wie in Anführungsstrichen. Ich habe da natürlich absolut nichts damit zu tun, aber identifiziere mich als Fan damit. Und dann sitzt er doch nur auf der Bank und dann bin ich jetzt schon wieder so, dass ich irgendwie nach Washington gucke, wo Kelly Oubre, den wir ja gepickt haben, um den dann direkt nach Washington zu verschiffen, halt super aussieht, ja, wo du direkt merkst, der Junge hat wirklich Potenzial und der kann in 2-3 Jahren, wenn er die Fehler machen darf, die man halt als junger Spieler macht, eben, dass er sich dann echt entwickelt und wirklich das Material hat, wirklich sehr solider Spieler zu werden. Das hat man jetzt auch mit Jay Crowder gesehen, da werden wir nachher drüber sprechen. Der hat sogar recht viel gespielt noch in Dallas, verhältnismäßig. Aber da hätte man auch wie früher, wenn man, sage ich mal, diese Entwicklung prophezeit hätte im Front Office, dann hätte man ihn nicht mit in den Deal gepackt. Wie traurig bist du auf einer Skala von 1 bis 10, dass er jetzt nicht mehr bei euch spielt? 8,5. Weil dann hätte man auch nicht hunderte Millionen Euros für irgendwelche anderen Spieler ausgeben müssen. So, ich habe von vornherein, vielleicht erinnerst du dich jetzt sogar, ich möchte jetzt nicht diesen erhobenen Zeigefinger machen, von wegen, ich habe es dir doch immer schon gesagt, aber als wir halt Chandler Parsons unter Vertrag genommen haben, dann haben wir auch nochmal gequatscht, habe ich gesagt, was sollen wir mit dem so? Das setzt doch auf Crowder, dann hast du halt so einen ähnlichen Spieler halt, der mehr Defense gibt, zwar ein bisschen weniger Playmaking oder weniger Kreativität, aber so, weiß ich nicht. War ich kein Fan von. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja, also nochmal zurück zu den Spurs. Ich glaube, also für mich, wenn man jetzt ein ligaweites Power-Ranking macht, dann wären die Spurs aktuell auf Platz 1. Golden State hat jetzt gestern nochmal gepatzt, ob trotz einer sehr guten Leistung von Steph Curry mal wieder mit 38 Punkten, aber die Spurs sind, glaube ich, mit 23-0 zu Hause und 35-6 allgemein ganz gut dabei. Die Clippers haben zwei Spiele hinter Golden State. Ja, eben. Also das sah vor 2-3 Wochen nochmal anders aus. Die Clippers haben eine Serie von 10 Spielen in Folge mittlerweile gehabt und Blake Griffin kommt jetzt wieder zurück. Jetzt haben sie mal eins verloren, aber das ist vielleicht auch am Ende so einer Streak mal ganz normal, dass man dann mal ein Spiel verliert. Wie gesagt, Blake Griffin ist jetzt bald wieder da. Ich glaube, dann zeichnet sich so langsam ab, auch wenn man mal so auf diese Games Behind guckt, wie viele Spiele sind andere Teams hinter dem ersten, zeichnet sich schon so ab, dass die ersten 4 sich da wahrscheinlich zementieren werden. 3,5 Spiele danach oder dahinter kommt dann Dallas und Memphis, die eigentlich in den letzten paar Spielen recht gut ausgesehen haben. Ja, und Houston findet irgendwie immer noch nicht in die Spur und danach kommt eigentlich schon dann das. Dann kommt der dreckige Rest. Ja, danach kommt eigentlich schon das. Wer hätte das vor der Saison gedacht? Was ich schon fast als Mittelmaß oder unteres Mittelmaß sogar sehen würde, also dass der 8. Platz mit einem Record von 45% statt 500 belegt wird, aktuell ist schon verwunderlich. Ja, wenn du allein jetzt überlegst, dass New York momentan 11. Im Osten komfortabel auf dem 8. Platz wäre, dann merkt man das schon, dass sich da vor allem in der Mitte der Conference so ein bisschen die Teams gegenseitig zerfleischen, ist jetzt ein bisschen martialisch ausgedrückt, aber nicht wirklich eine Identität haben. Du kannst da jedes Team nehmen. Das sind entweder Teams, wo der Daumen nach unten zeigt, Richtung Rebuild, oder dass es Teams sind, wo noch nicht wirklich eine Identität da ist, wo man noch zu jung ist und erst in den nächsten Jahren irgendwie angreifen kann. Also oder halt total verkorkste Saisons, wenn man sich nur Leeds anschaut. Aber. Ja, also wenn ich jetzt, wenn man so, wir haben jetzt die Hälfte der Saison gespielt, auch hier nicht wir, sondern die. Aber wenn ich jetzt mal drauf wetten müsste, würde ich sagen, dass es ja bei den ersten vier Teams keine großen Verschiebungen mehr geben wird. Ich glaube, dass Memphis vielleicht das, also ich glaube, nimm's mir nicht böse, aber ich glaube, Dallas overachieved gerade noch so ein bisschen. Ich glaube, dass Memphis oder vielleicht sogar Houston noch an Dallas vorbeiziehen könnten, aber Dallas dann durchaus auf dem 7. Platz in die Playoffs kommen wird. Und ja, der 8. Platz ist ja total offen. Also da ist ja, ich hätte niemals damit gerechnet, dass zum Beispiel Portland überhaupt eine Chance nach der Hälfte der Saison noch hat auf die Playoffs. Ja, irgendwo in Dallas hat gerade Raymond Felton seinen Burger auf seinen Teller geworfen, und, weil er nicht übereinstimmt mit dieser Vorstellung. Aber klar, wir haben das letzte Woche, glaube ich, auch ein bisschen geclustert, so ein bisschen in unterschiedliche Gruppen zerlegt, dass wir eben gesagt haben, gut, die ersten beiden Teams sind da ganz weit weg. Dann kommt OKC, wenn man so möchte, dann auch noch die Clippers mit da reinzunehmen. Und dann kommen halt Dallas, Memphis, ja. Houston, die so das Seating unter sich nochmal ausmachen. Und dann kommt halt eben der Rest. Ja, muss man sehen. Ich glaube, das wird sowieso eine wesentlich engere Geschichte, also was die Titelanwärter betrifft, ist es wesentlich weniger, als man zu Beginn der Saison wahrscheinlich überlegt hat. Ja, im Osten sieht das Rennen da nochmal ganz anders aus. Also ich glaube, da hat man Cleveland, dann erstmal nichts, dann kommen Toronto und Chicago als die ärgsten Verfolger. Vielleicht kann man noch im weitesten Sinne dann Atlanta und Miami dazu rechnen. Aber von Platz 6, wenn wir mal bei diesen Games Behind bleiben, von Platz 6 bis Platz 13 zu Milwaukee, dazwischen liegen 5 Spiele und da ist eigentlich alles möglich. Also das ganze Seeding 6, 7, 8 für die Playoffs, sowohl dahinter 9, 10, 11 und dann 12, 13, wo es schon deutlich in die Lottery geht, kann eigentlich nochmal komplett umgeworfen werden. Ja, auch diese Inkonstanz sieht man, wenn man sich die letzten 10 Spiele anschaut, natürlich, dass es nur 2 Teams gibt, die 7 Spiele gewonnen haben. Klar, 7 Spiele ist ein super Run, aber auch wenn du jetzt sagst, okay, 6 Spiele, dann sind das auch nur noch 3 Teams, also nur 5 Teams insgesamt mit einem Record over 500. Und da merkt man halt wirklich, dass da nicht wirklich eine Konstanz kommt. Spitze. Das siehst du individuell, wenn du dir die Teams jetzt anguckst, um jetzt nochmal 2 zu nennen, Atlanta, die sehr Schwierigkeiten haben, dann eben defensiv den Verlust von DeMar Carroll dann zu kompensieren, oder eben auch Chicago, die offensiv extrem strugglen mit Ach und Krach, dank Jimmy Butler und einer wahnsinnigen Performance gegen Philly gewonnen haben, dann einen Dreckwerf-Contest gegen Dallas verloren haben mit 83 zu 77. Also da gibt es doch einige Teams, die bei weitem noch nicht poliert sind. Ja, total. Und wenn ich mal auf die Knicks schaue, ist es natürlich auch immer so, das geht ja jetzt nicht nur für New York, aber Verletzungen spielen da halt eine Riesenrolle. Melo, New York hatte eigentlich einen ganz guten Run. Atlanta zweimal geschlagen, Chicago geschlagen. Dann am Ende von dem Back-to-Back war Melo dann schon gegen Brooklyn verletzt und dann wird's halt dann gewinnst halt die Spiele auf einmal nicht mehr. Wenn das, was da vorher an Spielzügen automatisiert worden ist, was gut geklappt hat, wenn das dann nicht mehr funktioniert, weil dein bester Spieler nicht dabei ist, so kann's ja jedem Team mal gehen, dann hast du auf einmal wieder 2, 3, 4 Niederlagen in Folge. Thema Verletzungen, wollten wir ohnehin nochmal ansprechen. Sehr traurig, einer unserer, ich will nicht sagen Lieblingsspieler, aber ein Spieler, den wir beide sehr gut leiden mögen, muss für längere Zeit wieder aussetzen und ist fraglich, inwieweit er überhaupt zur alter Form nochmal zurückfinden wird. Stichwort Klippe, was wir ja mal gemacht haben. jetzt nicht unbedingt selbst verschuldet oder aufgrund seines Alters, aber Joakim Noah muss wahrscheinlich für 4 bis 6 Monate wegen einer ausgekugelten Schulter und in dem Zuge dann auch den ganzen kaputten Bändern und Kapseln, die sowas mit sich bringt, aussetzen. Ich glaube, wir haben Peak Noah gesehen, da tatsächlich vor, was waren es, 3 Jahren, wo er eine wahnsinnige Saison gespielt hat für einen Center auf beiden Seiten des Felds, einfach eine absolute vitale Rolle im Spielaufbau wirklich und eben als defensiver Anker eingenommen hatte. Und um jetzt ein bisschen zynisch sozusagen die Trauer da rauszunehmen, ich meine, sein Schuss war ja schon zerbrochen, insofern kann ihn das jetzt nicht davon abhalten, die Schulter, aber es ist natürlich wirklich schade, das so zu sehen, weil er sowieso ziemlich gehadert hat mit der Rolle dieses Jahr, die er bei den Chicago Bulls von der Bank kommt, dann innehatte. Das war nicht wirklich rund, was Fred Hoiberg ihm da vorgesetzt hat. Man hatte das Gefühl, dass das Team nicht wirklich weiß, wie man ihn einsetzen sollte. Und das war dann doch sehr verwunderlich, nachdem er eigentlich die Seele des Teams war, Jahre hinweg. Gerade als sich ja auch leider immer wieder Derrick Rose verletzt hat in entscheidenden Momenten, war immer Joakim Noah da, um eben dem Team diesen emotionalen Push zu geben und spielerisch als auch mental der Leader, der Anführer des Teams zu sein. Ich glaube, das tut ihnen insbesondere auch weh auf dem Feld, wenn es Richtung Playoffs geht. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt mit Mirotic Pau Gasol in der Defensive natürlich dann nicht so eine defensive Intensität dann vorherrschen wird. Nee, und das Bild in der Kabine wird auch, glaube ich, ein anderes sein, da Joakim Noah seine Mitspieler nochmal pusht, wie du schon gesagt hast, so durch dick und dünn mit diesem Verein schon gegangen ist. Und persönlich für ihn tut es mir natürlich leid, ich meine, er wird nie wieder ein armer Kerl werden, aber er steht kurz vor der Free Agency, hätte seine Leistung aus dem Jahr, was du gerade beschrieben hast, mit Defensive Player of the Year konservieren können in irgendeiner Art und Weise und wäre verletzungsfrei geblieben, dann wäre ein Max-Vertrag wahrscheinlich nicht so unrealistisch gewesen. Und jetzt, glaube ich, wird es vielleicht durch sowas und durch die Leistungsschwankungen dann eher in Richtung der Hälfte gehen. Ist natürlich immer blöd, wenn das dann auch nochmal persönliche Konsequenzen bzw. solche finanziellen Konsequenzen hat. Soll nach Dallas kommen. Ja. Ja. Ganz ehrlich, würde gut passen, würde mich freuen. Ja, weiß ich nicht. 2 Jahre, 30 Millionen, bumm, komm, mach's. Ja, erstmal gucken, ob sein Flügel wieder anständig dran wächst. Na gut. Ich will noch eine ganz kurze Sache, es fällt mir gerade ein, beim Thema Finanzen bin, mit dir besprechen oder dich danach fragen. Das hatten wir schon mal im Pod besprochen, dass beim Fall Anthony Davis, was den Vertrag angeht, jetzt ein prominentes Beispiel dafür ist, dass man auch als Rookie schon einen anderen Vertrag schließen kann als andere Rookies. Und zwar, wenn man, und verbessere mich, wenn ich da falsch liege, mindestens jedes Jahr in seinem Rookie-Vertrag oder danach einmal ins All-Star-Game oder ins All-NBA-Team gewählt worden ist. Genau. Ne? Oder MVP geworden ist. Oder Derrick Rose geworden ist, genau. Jetzt ist das ist die sogenannte Derrick Rose Rule, genau. Genau. Jetzt ist es aber gerade so, dass nicht feststeht, ob Anthony Davis ins All-Star-Team, also in die Starting Five, gewählt wird von den Fans, plus ob er ins All-NBA-Team kommt. Das heißt, das würde ihn im Zweifel 25 Millionen kosten. Ja, das ist krass, weil alle Leute im Prinzip das sogar so schon publiziert haben, diese Summe. Genau. Was war das? 140 Millionen. Ja. Und das wäre dann tatsächlich, müsste davon abgezogen werden. Und das wäre natürlich ziemlich kurios, wie man dann da auch aus einer PR-Perspektive des Clubs, du möchtest ja deinen Franchise-Spieler bei Laune halten und ihn wird das sicherlich nicht so freuen, ob du das dann rückgängig machst, ob du das irgendwie andersweitig dann regelst, zwinker, zwinker, das müsste man natürlich dann echt schauen. Ja, ich meine, also würdest du, wenn du Journalist wärst, deswegen, ich meine, man sollte ja ein bisschen Anspruch an sich selber haben, wenn er es nicht verdient hat, trotzdem Anthony Davis ins All-NBA Third Team oder so wählen? Nö, also ich habe da ja, also als Journalist habe ich da überhaupt kein Interesse. Eben. Ob der nun 120 oder 140 Millionen verdient, dieses Argument von wegen, I gotta do what's best for my family, was der halt dauernd irgendwie in die Mikrofone gesprochen wird, ist ja sowieso absolute Farce. Schlimm, ne? Ich meine, da musst du ja einfach nur sagen, ja gut, okay, wie viele Kinder hast du, auch wenn es irgendwie 5 sein sollten, so jeder kriegt davon, muss nie hungern oder so. Werden immer in einem großen Haus schön aufwachsen, mit einem gemachten Bett, in Anführungsstrichen. Ja, zum 16. Geburtstag gibt's einen Daimler oder wie auch immer. Also ich glaube auch, die sollten sich alle nicht beschweren. Ich find's halt nur interessant, weil tatsächlich, ich glaube, er wäre schon stinkig, wenn's dazu kommt. Ja, klar, das würde ihm natürlich dann viel Geld kosten. Ja, definitiv. Wir haben noch 3 andere Leute, die wir kurz besprechen wollten. Und bei allen ist es mehr oder minder wirklich schwerwiegend, wenn nicht sogar schon eine chronische Sache. Nehmen wir vielleicht erstmal die beiden Rollenspieler. Donatas Montiel-Jonas ist jetzt wie damals auf dem Verletztenbogen zu finden mit Rückenproblemen. Das ist eine wirklich wiederkehrende Sache. Genauso wie Quincy Pondexter, bei dem jetzt bestätigt worden ist, dass er tatsächlich die ganze Saison ausfallen wird. Ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber wir hatten es hier noch nicht erwähnt. Und das sind wirklich so Momente, wo man auch teilweise als Fan sich manchmal vor Augen führen muss, wie stark das doch Spieler auch körperlich belastet. Ich glaube, die beiden Spieler sind jetzt wirklich eine Knie-Rückenverletzung vor der Invalidität vielleicht schon. Ja, und deswegen bin ich auch kein großer Freund davon, wenn Spieler, also ich meine, das ist ja so ein Zwischending. Mal schreien alle, weil die Spieler zu oft geschont werden und weil irgendwelche Trainer nach dem Vorbild Greg Popovich wirklich Spieler resten, also denen Pause geben in manchen Spielen. Und mal ist es genau wie jetzt, dass halt Spieler vielleicht auch ein Stück weit wieder zu früh kommen, weil der Leistungsdruck zu hoch ist, weil das natürlich auch 2 Spieler sind, die nicht unbedingt, wenn sie aus der Verletzung wiederkommen, automatisch wieder einen Platz in der Rotation haben. Da sieht das natürlich ein bisschen anders aus und ich kann mir vorstellen, dass solche Verletzungen dann auch einfach oftmals nicht genug auskuriert werden. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass zum Beispiel Kristaps Porzingis bei den Knicks, unsere große Zukunftshoffnung, hat sich wohl ein bisschen an der Schulter verletzt. Und da wird jetzt auch überlegt, ihn dann einfach mal für 2 Spiele draußen zu lassen. Ich finde, das sollte man irgendwie noch ein bisschen mehr forcieren, als Spieler immer wieder zu schnell zurückzubringen. Ja, vor allem, du kannst ja wirklich Sachen auch ziemlich stark verschleppen. Und da müsste es auf jeden Fall halt eine Lösung geben, die dann intern natürlich geklärt wird, je nachdem, wie man da umgeht. Ich glaube, Tom Thibodeau hätte da eine andere Meinung zu. Da haben wir ja letzte Woche schon mit Luol Deng dann entsprechend drüber gesprochen. Das war ja dann auch unser Bild. Ich hoffe, ihr habt das alle mitbekommen. Falls nicht, habt ihr wahrscheinlich nicht letzte Woche eingeschaltet. Da haben wir dann darüber gesprochen, dass ja es manche Coaches gibt, eben die ihre Spieler ein bisschen im Grund und Boden coachen und rennen lassen. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Jetzt gerade, wenn man jetzt nochmal eine Grundsatzdebatte führen sollte oder würde über Spieler als Investment und Clubs als Unternehmen, dann wäre es wirklich nur von der Herangehensweise langfristig gesehen richtig, dass man diese Assets dann eben auch entsprechend nutzt. Ja, und was bedeutet das für so einen Spieler wie Montiel-Jonas, wenn es wirklich was Chronisches werden sollte? Also gerade am Rücken, für jemanden, der auch im Post spielt, ist das eigentlich, also wenn das eine chronische Verletzung ist, ist das eine Katastrophe. Ja gut, Rücken, Hüfte, Knie, Schulter, das sind ja so im Prinzip die Sachen, die wirklich rote Flaggen sind für Profisportler. Das hat man ja auch jetzt, wenn man sich die Klassiker mal anguckt, sieht man ja bei Larry Bird, der dann die letzten beiden Jahre nur noch wie 80-Jähriger über den Platz gekrochen ist und dann auch, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mit wie vielen Jahren, aber halt super früh dann seine Karriere endet. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wollen wir, hast du noch irgendeinen Spieler gehabt, was die Verletzung angeht und so? Bradley Beal, das soll ich nur noch erwähnen, hat von selbst, was sicherlich aus Karriere und finanziellen Gründen ein bisschen fragwürdig war, hat nahegelegt, dass er vielleicht doch auf einer Minute Restriction spielen sollte. Das heißt, dass seine Minuten auf einem Festwert gelegt werden sollen und er nie über diese Spielzeit drüber auf dem Platz steht. Und das ist natürlich ein Zeichen, dass, wir haben es eben erwähnt, über chronische Dinge zu sprechen, dass es vielleicht dann da auch schon, was seinen Fuß und sein Bein betrifft, es ihn wirklich langfristig hindern wird. Ja, schlimm, wie jung er noch ist, ne? Also, dass man da schon über eine Minutes Restriction spricht, die dann ja wahrscheinlich so knapp über, was er, also wenn man überhaupt davon spricht, dann stellt man sich ja wahrscheinlich vor, dass es irgendwo zwischen 32 und 34 Minuten oder so liegt. Ich glaube nicht, dass man von einer Minutes Restriction spricht, wenn man 36 oder 38 Minuten meint. Und für mich zeugt das vor allem davon, dass er überhaupt gar kein Vertrauen mehr in seinen eigenen Körper hat. Also, dass er davon ausgeht, dass das mit diesen kleinen fiesen Verletzungen, die er jetzt immer gehabt hat, die ihn mal so 10 Spiele außer Gefecht setzen, dass das einfach so weitergeht. Ja, das stimmt. Hoffe ich nicht, dass das der Fall ist. Meine Liebe zu den Washington Wizards und vor allem zum Backcourt der Wizards ist schon von russischen Klassikern, Tolstoi, Krieg und Frieden, wird das schon dokumentiert. Ja. Da steht das schon drin, so lange datiert das schon zurück. Insofern hoffe ich natürlich, dass er dann doch zu alter Stärke zurückfindet und Leuten Dreiern ins Gesicht wirft. Widmen wir uns dem Freak und dem Stinker der Woche? Ja, sehr gerne. Ich muss allerdings sagen, kleiner Disclaimer von mir, ich würde das höchstens kommentieren oder torpedieren, weil ich jetzt noch zwei andere Sachen habe, die ich tatsächlich dann gleich vorstellen wollte. Oh, sorry, dann habe ich jetzt dazwischen gegrätscht. Aber dann, genau, machen wir es so, ich nenne einfach mal meine beiden und dann kannst du was dazu sagen. Beim Freak of the Week habe ich Tony Parker. Und zwar deswegen, weil Tony Parker für mich in zwei Spielen in der letzten Woche eindrucksvoll gezeigt hat, dass eben doch auch noch mit ihm zu rechnen ist. Bei den Spurs eigentlich wird ja nur Kawhi Leonard über die Mumifizierung von Tim Duncan gesprochen, der nicht tot zu kriegen ist, und über LaMarcus Aldridge, den prominentesten Neuzugang. Aber Tony Parker hat eben im Spiel gegen die Pistons mit 31 Punkten und 13 von 19 aus dem Feld und auch im Topspiel gegen die Cleveland Cavaliers mit 24 Punkten und 11 von 18 aus dem Feld gezeigt, dass wenn er seine Pausen kriegt, dann auf jeden Fall, wenn es um die Wurst geht, durchaus mit ihm zu rechnen ist. Ja, wir haben ihn auf die Klippe gestellt, wenn du dich nochmal erinnerst, und waren da ein bisschen zu voreilig, glaube ich, oder haben uns blenden lassen davon, dass die Zahlen auf den ersten Blick nicht so gut gewirkt haben. Er hat sich natürlich über die Saison jetzt auch stark verbessert, postet tatsächlich das beste Offensivrating seiner gesamten Karriere mit 116. Und auch sein Field Goal Percentage ist mit 53% aus dem Feld einer der besten, ich glaube die zweitbeste seiner gesamten Karriere. Und das zeugt natürlich davon, dass er ich habe die per 100 Possession Stats hier vor mir, ich habe mich in der Rubrik vertan, aber ich meine, das Offensiv-Rating bleibt ja trotzdem bestehen. Insofern, ich glaube, dass das auch ein bisschen daran liegt, dass er nicht mehr alles machen muss, dass er in bestimmten Situationen eingesetzt wird, und wenn gerade das Matchup dann passt, dann vertraut man mehr auf ihn. Das hat man dann insbesondere wegen Cleveland gesehen, wo er nach dem zweiten Viertel einen Buzzerbeater reingehauen hat mit einem Stepback und teilweise wirklich so typische Tony Parker-Momente hatte, wo er dann noch Layups mit unmöglichen Winkeln versenkt hat. Das war auf jeden Fall schön anzusehen. Ja, ich glaube, Honorable Mention für diese Woche kann man durchaus auch noch nennen, DeMarcus Cousins, der überragende Deadlines aufgelegt hat in Punkten und Rebounds, und auch Jimmy Butler, der eine verrückte Woche hatte mit 53 Punkten im einen Spiel und dann 4 Punkten gegen die Dallas Mavericks, aber 53 Punkte musste halt auch erstmal machen. Insofern die noch vielleicht daneben. Sind natürlich auch 28 Punkte im Schnitt immerhin dann in zwei Spielen. Ja, ja, das stimmt. Also das hört sich dann nicht unbedingt schlecht an, das stimmt. Ich habe tatsächlich zwei Sachen noch. Ich würde eine Sache, die habe ich vorhin schon kurz erwähnt, nochmal kurz mit dir, bevor wir zu Boston kommen. Ich habe den Stinker der Woche doch noch gar nicht gesagt. Oh nein, sorry. Kevin Love stinkt bis zum Himmel. Und zwar ja, Kevin Love. Hätten wir vieles davon. Bitte. Entschuldige, heute ist ein bisschen durcheinander. Einerseits hätten wir das gerade schon mal beim Spiel Cleveland gegen San Antonio thematisieren können, denn 10 Punkte und 4 von 14 aus dem Feld, beziehungsweise 11 Punkte und 4 von 13 aus dem Feld gegen die Rockets, spricht nicht wirklich dafür, dass er in guter Verfassung momentan ist. Was mich dazu bewegt hat, mir mal bei Basketball Reference ein paar Advanced Stats von ihm anzugucken, weil ich mich gefragt habe, ob es wirklich so viel schlechter ist oder ob er wirklich so viel schlechter geworden ist, nicht nur von den offensichtlichen Stats, von Minnesota zu Cleveland. Ich würde gerne nur eben zwei Punkte mit dir besprechen. Einmal, dieses Jahr lassen, und das, warum das so ist, können wir vielleicht dann gleich besprechen, die Cleveland Cavaliers ihn zu 60% auf der 5 spielen. Also im Grunde als Stretch 5, was meiner Meinung nach ihn in der Defense, das hat man gerade in den Top-Spielen gesehen, völlig überfordert. Und wie sie ihn offensiv einsetzen, 45% seiner Würfe kommen von der Dreierlinie, was jetzt für jemanden, der zu 60% auf Center spielt, total ungewöhnlich ist. Diese trifft er nur noch zu knapp 35%. Und da, wo er richtig stark ist, die Würfe so von 3 bis 10 Feet, also relativ nah am Korb bis zur Mitteldistanz, die trifft er über 50%. Da wirft er nur noch mit knapp 20%. Also im Grunde die Positionen oder Wurfbilder, die ihn stark machen, wirft er kaum. Die anderen wirft er recht häufig und wird gezwungen, auf einer Position zu spielen, zu mehr als der Hälfte, die ihm vor allem in der Defense überhaupt nicht liegt. Ja, lass uns doch ein bisschen über Kevin Love sprechen. Ich glaube, das ist generell eine Sache, die viele von euch sich ja wahrscheinlich auch zu Hause fragen. Okay, ja, ich habe noch im Kopf, wie er in Minnesota so dominiert hat, und natürlich muss man da ein bisschen sich anpassen, wenn man jetzt LeBron James als Ballführer oder hauptsächlich einen Ballführer dann im Team hat. Aber man muss ihn ja nicht nur immer abseits des Balles in die Ecke stellen, sozusagen, dass wenn es dann zu einer Penetration kommt, dann halt aus der Ecke den Dreier zu werfen. Dann, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, dass er auch viel häufiger Blocksteller im Pick and Roll oder im Pick and Pop dann eben sein sollte und nicht eben abseits des Balles immer positioniert. Gerade wenn jetzt Kyrie Irving wieder mit von der Partie ist, dass man ihn dann vielleicht ab und zu mal ohne Ball in die Ecken stellt, neben dann James Jones oder Iman Shumpert oder JR, hast du eigentlich genug Shooter, sodass du Kevin Love dann wirklich ein bisschen besser in Szene setzen kannst. Auch vielleicht durchaus mal irgendwie im Post ein paar ISOs zu machen oder bei der Freiwurflinie ein bisschen links oder rechts davon, also der Elbow, wie die Amis sagen. Ich glaube, dass er da halt tatsächlich ein bisschen sich mehr entfalten könnte. Du kannst jetzt auch alle möglichen Stats tatsächlich noch sagen, wenn man sich die Free-Throw-Attempt-Rate anschaut. Das ist also die Anzahl von Freiwürfen, die genommen werden pro Wurfversuch. Die lagen, als er in die Liga kam, bei fast 0,5. Also hat er fast alle zwei Wurfversuche einen Freiwurf dann versucht. Jetzt liegt diese Zahl bei unter 0,3. Wenn du dir weiter anschaust, die Offensiv-Rebounding-Rate ist natürlich extrem gesunken. Die hat sich mehr als halbiert seit dieser Zeit. Ja, steht ja nur noch an der Dreierlinie rum. Genau, und wenn man dann Richtung Effizienz oder Winshares kommt, ist es sowieso auch nochmal eine andere Story. Das hat dann natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass er weniger involviert ist in das Gesamtspielgeschehen und demnach dann auch auf das Endergebnis. Ja. Aber das ist eine Sache, die natürlich fragwürdigerweise oder Fragen aufwirft, inwieweit man ihn dann über 100 Millionen überweisen möchte. Das wollte ich gerade sagen. Also das spielt für mich schon auch eine Rolle. Das ist meiner Meinung nach nicht nur LeBron oder dem Spielsystem von den Cleveland Cavaliers zu Schulden kommen lassen, denn Chris Bosh hatte ein ganz ähnliches Problem in Miami, dass er auch ein 25-10 Typ war bei den Toronto Raptors, auf den das Spiel zugeschnitten worden ist. Auch er musste sich stark nochmal anpassen, aber was Chris Bosh gut gemacht hat, im Grunde ganz ähnlich, sich auch einen Dreierschuss angeeignet. Aber vor allem in der Team-Defense war er einer der besten Big Men der ganzen Liga, was dann auch geholfen hat, ihn im vierten Viertel andauernd immer neben LeBron und Dwayne Wade damals spielen zu lassen. Und ich finde, wenn du jetzt einen Kevin Love auf der 5 spielen lässt, dann hast du eine Position, die der Gegner schamlos ausnutzen kann. Und das spricht dann auch ein bisschen gegen die Superstar-Qualität von Kevin Love, ehrlich gesagt. Weil Basketball findet ja nicht nur an der schöne Floskel ins Phrasenschwein, aber nicht nur an der einen Seite des Courts statt. Ja, da muss sowieso Cleveland sich eben überlegen, was sie jetzt machen, ob sie tatsächlich wenn das andere Team klein spielt, also Small World spielt, ob sie dann so ein bisschen das Kontrastprogramm dann aufziehen mit Team of the Moskau auf der 5 oder eben ob sie dann mitgehen und so ein, ist ja eigentlich kein wirklich Small World Fünfer. Kevin Love ist ja defensiv dann eigentlich nicht so der Prototyp wie Draymond Green, der in der Defense dann viel switchen kann. Das ist nicht das Spiel von Kevin Love, der dann wahrscheinlich da auch einiges an Federn lässt, eben defensiv noch mehr, wenn er so in den Vordergrund gestellt wird in dem Defensivkonzept. Ich glaube, es tut ihm besser, wenn man ihn dann irgendwie ein bisschen verstecken kann, so wie man das in Dallas ja auch mit Dirk Nowitzki macht, der da ja schon seit Jahren im Prinzip nicht wirklich eine Rolle hat, aber trotzdem erfolgreich die Defensiv-Possessions übersteht. So müsste man das dann vielleicht eher ein bisschen angehen. Das stimmt. Dann kommen wir doch endlich jetzt zu den beiden Sachen, die du noch anmerken wolltest. Ja, die erste ist im Prinzip wieder so eine Meinungssache. Da würde ich aber auch echt gerne, also wir meinen das wirklich sehr ernst, wir freuen uns über jeden einzelnen Kommentar, den ihr uns da lasst oder über jede Nachricht. Ich würde gerne mal sagen, welchen Lieblingskommentator du hast, weil ich muss sagen, bei all der Liebe, die man immer dem amerikanischen Sportfernsehen gibt, was so diese Play-by-Play und Color-Commentator betrifft, also vielleicht für euch, die ja vielleicht auch über Spox dann häufig Basketball hört, mit deutschem Kommentator, du hast natürlich einen Kommentator, der immer nur das normale Spielgeschehen, den Play-by-Play-Announcer, der das Spielgeschehen dann kommentiert, und du hast diesen Color-Commentator, der Co-Kommentator, der dann meist ja ein ehemaliger Spieler ist, der dann ein bisschen analytisch oder Insights bringt über Spieler, die Hintergründe und so weiter und so fort. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass da Chris Webber mein Lieblingskommentator geworden ist. Langsam, aber stetig, weil die anderen mir alle teilweise ein bisschen auf den Wecker gehen. Du hast QB Brown, der eine absolute Katastrophe ist. Der Mann ist 300 Jahre alt und jedes Mal sagt er dann irgendwie nur zu Mike Tirico, seinem Partner, irgendwie, "Now Mike. Now, Robert Covington is a very, very talented player." Und währenddessen liegt halt irgendwie Philly mit 40 Punkten zurück und Robert Covington ist 2 von 8 von der Dreierlinie. Also das ist wirklich so langweilig geworden. Und dann über Van Gundy zu Reggie Miller, die dann auch immer ihr eigenes Ding machen. Und vielleicht achtet ihr mal darauf oder wäre auch spannend, mal von dir das dann zu hören. Ich finde, Chris Webber hat wirklich einen guten Mix, hat eine sympathische Stimme, bringt interessante, aber auch witzige Sachen, kann genauso gut irgendwie einen coolen Spruch rausdrücken, wenn einer irgendwie einen krassen Dank raushaut, als auch wenn irgendwie ein Spielsystem gelaufen wird, das er dann analysiert. Also das gefällt mir sehr gut. Ja, also von allen Kommentatoren finde ich tatsächlich, die New York Knicks haben den Luxus, Mike Breen für die Home Games zu beschäftigen, und der ist immer noch mein Lieblingskommentator überhaupt. Ich meinte jetzt nur vielleicht, genau. Also ich meinte nur Play-by, also nicht die Play-by-Play-Leute. Ja, klar, ist das Bang natürlich unerreicht, wenn ein Dreier geswischt wird, aber halt dann eben die Color-Commentator. Genau, ja, da finde ich Chris Webber auch nicht schlecht. Ich kann Reggie Miller überhaupt nicht leiden, ehrlich gesagt. Und ja, Van Gundy finde ich gar nicht so schlecht. Also der hat immer, also im meistens fange ich dann doch irgendwie mal an zu schmunzeln, weil Van Gundy sich jedes Spiel über irgendeine Regeländerung beschwert, also dass er irgendeine Regel anders auslegen würde und unbedingt diese Regel aus der Liga verschwinden muss. Das kann alles Mögliche sein, aber das finde ich eigentlich immer ganz witzig. Ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, Chris Webber ist nicht schlecht, Charles Barkley ist eine absolute Vollkatastrophe, dem kann ich überhaupt nicht zuhören. Ja, sonst, wen haben wir denn da noch? Ja, man müsste natürlich dann in die League-Pass-Territorien gehen und, genau, und sich also irgendwie ein bisschen angucken, dass da dann eben Leute sind, die man sich anhört. Vielleicht auch da nochmal ein kleiner Hint. Boston Celtics, Tommy Heinsohn ist ja eine lebende Legende in Boston, der College-Commentator dann eben der Boston Celtics. Seit gefühlten 380 Jahren dann dabei und der verteilt dann sogenannte Tommy Points, wenn also ein Spieler irgendwie hustelt besonders oder sich anstrengt, was natürlich mit diesem Team dieses Jahr durchaus häufig der Fall ist, dann ist er also ganz entzückt und sagt, dass der Spieler ja wirklich einiges drauf hat. Jetzt soll mir mal einer von euch, die zuhören, ich möchte einen treffen, der das Team von Cleveland geil findet. einen einzigen. Ich möchte jedes Mal in den Laptop oder aufs iPad. LeBron schlagen, mit der Power Jam. Wirklich, deep in the queue. Wenn ich krieg zu viel, wenn ich diesen beiden zuhören muss. Wirklich. Ja, bei jedem Korbleger flippen die aus, als wäre gerade Kyrie von der Freiwurflinie abgesprungen. Es ist unerträglich. Ja, ist es tatsächlich auch. Gut, ich bin da, glaube ich, auch ziemlich picky. Aber wenn ich sehe, dass halt Cleveland oder vor der Mörder dann auch die LA Clippers ein Heimspiel haben, da muss ich dann sagen, nee, hey, mach ich nicht. Ja. Nur wenn sie beim National TV Schedule sind, mit ESPN oder TNT, wo dann die wir gerade aufgezählt haben, mitkommentieren. Wenn Cleveland im League Pass ein Heimspiel hat, gucke ich es nicht. Ich ertrage es nicht. Wirklich nicht. Na gut, bevor ihr jetzt, weiß ich nicht, kopfschüttelnd ausschaltet, habe ich dann noch das letzte zum Schmunzeln, passend zu den Boston Celtics, wo ja ein gewisser Jared Sullinger spielt. Und wer sich Jared Sullinger ungefähr 3 Sekunden anguckt, vielleicht auch wenn er an der Freiwurflinie steht, der sieht, was ist mit dem falsch? Wieso spielt der in der NBA? Der ist doch viel zu fett. Und ein kleiner Disclaimer, bevor ich jetzt hier das sogenannte All-NBA-Fat-Team yes, aufzähle. Wir sind natürlich jetzt nicht irgendwer, der auf hohem Ross daher reitet. Wir sind beides keine Modellathleten. Was? Im Gegenteil. Ich hänge hier in den Seilen hier in China, weil ich bei Smog natürlich nicht raus kann. Und esse hier meine Dumplings und werde immer dicker. Insofern ist das alles mit dem Augenzwinkern zu sehen. Aber ich dachte, es wäre doch mal ganz witzig, sich zu überlegen, wer im NBA All-Fat-Team wäre. Und da gibt es übrigens auch eine Person, die immer wiederkehrend ist. Und zwar fangen wir bei PG an. Du bist gerade Point Guard. Also nee, schon gut. Ich hatte gerade einen Wackelkontakt. Ich dachte, du wärst ein bisschen leiser geworden. Ist aber alles cool. Point Guard ist Mario Chalmers. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, seit dem Wechsel zu Memphis. Das habe ich gestern noch gedacht. Gestern haben sie gegen die Knicks gespielt und ich war ein bisschen länger wach, habe noch reingeschaltet und da dachte ich, Dickerchen, guck mal, scheint leckeres Essen in Memphis zu geben. Southern Hospitality, die Chicken Wings. Honorable Mention, mein Point Guard ist Kyle Lowry, der dieses Jahr sich noch in der Offseason aus diesem Team trainiert hat. Genau, da hat er also ein bisschen abgenommen. Auf Shooting Guard, sozusagen als Combo Guard, kann ich ihn natürlich nicht rauslassen. The Man, the Legend, Raymond Felton. Ja. Ray Big Mac Felton nenne ich ihn auch sehr gerne. Muss natürlich drauf sein. AK-47 Raymond Big Mac Felton. Honorable Mention ist da Dion Waiters, auch nicht unbedingt der athletischste Mensch in dieser Welt. Nee. Dann auf Shooting Guard Paul Pierce. Ja, aber ich sei fair, der ist schon so alt. Ja, aber er kann halt auch über kein Telefonbuch mehr springen. Und ich glaube schon, dass da er immer sagt, okay, dieses Trikot trage ich heute mal eine Nummer größer, damit es nicht unbedingt so aussieht, als hätte ich ein paar Kilo zu viel. Al-Farouq Aminu ist mein Backup. Ist auch nicht der athletischste Typ, muss ich sagen. Klingt fair. Jared Sullinger auf der 4 ist wirklich jetzt, wo Big Baby Davis nicht mehr in der Liga ist, glaube ich, der fetteste Spieler der gesamten Liga. Soll ich dir sagen, wer nach seiner Karriere der fetteste Spieler wird? Sag's Carmelo mir. Anthony. Ist das jetzt so? Schon, ist das so? Jetzt schon Mondgesicht und Doppelkinn-Ansatz. Einen riesenhaften Arsch. Aber natürlich im Post eine absolute Waffe momentan noch. Aber ich glaube, Carmelo, ab dem Jahr, wo er seine Karriere beendet, im Jahr darauf, wenn wir uns dann angucken, locker 20 Kilo drauf. Wirklich. Okay. Richtiges Dickerchen jetzt schon. Letzter Mann der Starting Five, Backup bei den Oklahoma City Thunder, Mitch McGarry. Der gute Mitch. Sitzt zu viel auf der Bank. Ja, der sitzt halt nur. Ja, das stimmt. Aber gut, ich glaube, ich hoffe, es rollen jetzt nicht zu viele Leute mit den Augen und sagen, Leute, macht euch nicht lächerlich, aber so ist das eben. Von Fans, für Fans, ist unser Credo und so gesehen, das sind die Dinge, über die man manchmal vom League Pass sitzen nachdenkt. Im Fußball übrigens, da ein letzter Satz dazu, Mario Götze. Oh ja, ne? Was ist bei ihm los eigentlich? Immer kurz davor, Fettsack zu werden. Zu klein. Zu klein. Muss ein bisschen wachsen. Sitzt auch viel jetzt, ja. Kommen wir zu den Boston Celtics, dem adoptierten Team diese Woche, die eine recht wilde Schedule hatten. 4 Spiele in 6 Tagen. Da sieht man mal wieder, was der Spielplan mit einem Team machen kann. Während der Woche Dienstag in New York gegen deine Knicks. Wildes Spiel Mittwoch gegen Indiana. In Indiana noch wilder. Zu Hause in Boston. Dann zu Hause gegen Phoenix und heute Nacht gegen Washington. In Washington. Ich würde sagen, wir haben das jetzt unter der Woche, wann haben wir das entschieden? Donnerstag, glaube ich, welches Team dann benommen wird. Wir wollen natürlich euch immer ein bisschen Zeit geben, dass noch die letzten Votes reinkommen. Und die Utah Jazz sind knapp Zweiter geworden, ich glaube mit 1 oder 2 Stimmen nur. Und dann haben wir gesagt, komm, im Hinblick darauf, dass wir jetzt in 3 Tagen nicht mehr 4 Spiele uns angucken können, gucken wir uns auch alle Spiele in der Condensed Version an und versuchen eins dann komplett zu gucken. Dahingehend, dass der Fokus der Boston Celtics aber dann doch eher auf der Zukunft liegt, haben wir uns dann natürlich insbesondere die jungen Spieler, die Assets angeguckt und wollen dann auch über die Zukunft der Boston Celtics ein bisschen sprechen. Genau, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht so viel Zeit hatte diese Woche. Ich habe tatsächlich wirklich nur an Basketball das Condensed Game der Spurs und Cavaliers gesehen. Ein bisschen was vom Spiel, da hatte ich ja auf Facebook auch was zu geschrieben von den Celtics und den Knicks, aber sonst war es bei mir recht dünn. Also wenn wir auf die Spiele eingehen, dann hoffe ich, dass du ein bisschen mehr dazu sagen kannst, weil bis auf die Statlines habe ich da ehrlich gesagt nicht so viel beizutragen. Ja, ich glaube, wir können tatsächlich einfach ein bisschen springen. Hast du ein, zwei Sachen, die dir besonders aufgefallen sind oder wo du sagst, dass das wirklich ein Problem oder auch ein Asset diese Saison ist, vielleicht als Hintergrund? Ich habe es irgendwann aufgeschnappt, da wurden die Boston Celtics wirklich sehr akkurat beschrieben als Team, das gegen jedes Team dieser Liga gewinnen kann, aber genauso gut gegen jedes Team und sogar gegen die D-League 76ers verlieren kann. Und ich glaube, das hat man auch diese Woche gesehen bei allen Spielen, dass es immer ein ziemliches Auf und Ab ist. Es ist doch recht wild, was man diese Saison auf dem Feld zu sehen bekommt von den Boston Celtics. Und ja, wie gesagt, vielleicht fangen wir da mal an, dass du sagst, was meinst du, woran liegt es? Ist es ein strukturiertes Team? Wie siehst du das Teamgefühl? Ja, also da kann man sich ja auch drüber streiten. Ich glaube, dass sie ihre beste Starting Five noch nicht gefunden haben. Also was ich dann doch gemacht habe, war mich mal so ein bisschen in Basketball Reference, in die Advanced Stats des Teams reinzufuchsen. Und wenn man, und ich weiß, es tut dir sehr weh und du wirst dagegen auch, vielleicht auch zu Recht dagegen argumentieren gleich, aber wenn man mal Amir Johnson und Kelly Olynyk in der Starting Five der Boston Celtic austauscht, diese Starting Five nach dem Tausch der beiden hat im Vergleich 332 Minuten zu 60 Minuten nur gespielt. Ist aber dieser Tausch Olynyk gegen Amir Johnson die zweitmeistgespielte. Diese ist dann besser in der Field Goal Percentage, in den Points Total, in der Free Throw Percentage, in den Rebounds, sogar ziemlich deutlich mit 4 mehr, in den Steals, in den Blocks und durchschnittlich 3 Turnover weniger. Ich will jetzt damit nicht sagen, ich will damit nicht sagen, dass man durchweg Amir Johnson gegen Kelly Olynyk austauschen sollte, aber vielleicht sollte die Diskrepanz zwischen über 300 Minuten die eine und nur 60 Minuten die andere Starting Lineup vielleicht von Stevens ein bisschen überdacht werden. Denn die Zahlen sprechen schon für sich. Ja, definitiv. Da kann ich jetzt auch leider meine Ohren noch so lang, wie ich möchte, zuhalten. Das muss man natürlich dann in den nackten Zahlen dann anerkennen, dass das auf jeden Fall der Fall ist. Ich würde halt nur in eine andere Richtung mit der Argumentation gehen, dass der Kader einfach momentan absolut abhängig ist von diesen Stretch-Vierern und Stretch-Fünfern in Sullivan und Linick. Ich habe das hier tatsächlich dann auch aufgeschrieben. Auf den ersten Blick denkt man halt, dass die Offensive gar nicht mal so groß das Problem ist, weil sie in den Points per Game, also den erzielten Punkten, in der Top 10 der Liga liegen, auf dem 7. Platz. Ja. Das liegt aber fast ausschließlich daran, dass sie einen ziemlich schnellen Ball spielen offensiv. 4. Ligaweit im Pace-Faktor, also wie viel Possessions pro Spiel durchschnittlich erspielt werden. Ich glaube, das sind fast 100, also 98 pro Spiel. Und wenn man sich aber ein bisschen das Team weiter anguckt, sieht man, dass sie eben offensiv ziemlich limitiert sind. Im Offensivrating sind sie unterdurchschnittlich, liegen auf dem 19. Rang ligaweit. Und das liegt eben daran, dass sie nicht, also außer jetzt Isaiah Thomas, über den wir dann vielleicht auch gleich nochmal separat ein bisschen sprechen, keinen wirklichen Playmaker haben. Marcus Smart, Avery Bradley mit Abstrichen höchstens noch, Evan Turner sind alles Leute, die nicht unbedingt diese Prototyp Point Guards sind, die kreieren, die für andere Mitspieler halt oder andere Mitspieler in Szene setzen können. Und das muss man bei Amir Johnson ja sagen. Er kann ja im Prinzip wirklich nur Bälle verwerten, die ihm direkt mundgerecht vor den Korb geliefert werden, die er dann per Dank oder per Korb wieder abschließen kann. Da ist er natürlich sehr limitiert und deshalb müssen die Boston Celtics fast immer mit Salinger oder Olynyk offensiv spielen, wenn sie denn Erfolg haben wollen. Ja, also das, je tiefer man in diese Zahlen reinguckt, desto mehr spricht das auch für mich dafür, was du gerade gesagt hast, denn sie haben weder jemanden, der von der Dreierlinie so richtig überragend ist, der aber auch für sich selber dann im gleichen Zug einen Schuss kreieren kann, noch wirklich gute Finisher, bis auf Isaiah Thomas jetzt am Ring. Marcus Smart zum Beispiel, 3 bis 10 Feet vom Korb weg, 20%. Was ich sehr ungewöhnlich finde, weil er eigentlich die Athletik und auch so die Kraft hat, sich da unterm Korb oder nah am Korb durchzusetzen. Aber dann auch wieder, wenn du sagst, das ist nicht seine Stärke, stelle ich ihn vielleicht an die Dreierlinie. Er schießt bei Corner-Dreiern auch nur 25%. Jay Crowder, ähnliches Problem. 3 bis 10 Feet vom Korb weg, was ja so das klassische Positionsspiel ist, wenn man mal diesen Pace-Faktor, den du gerade genannt hast, rausnimmt, auch nur 25%. Dreierlinie dann zwar ein bisschen besser, aber insgesamt sind das jetzt keine Zahlen, auf die man sich, wie gesagt, über Isaiah Thomas sprechen wir nochmal, aber Zahlen, auf die man sich so wirklich verlassen kann. Ja, sie haben keinen wirklichen Midrange-Shooter. Du kannst da vielleicht höchstens dann noch Tyler Zeller nennen. Und wie gesagt, Isaiah Thomas ist, was das Shooting und den Offensiv-Ausput betrifft, wirklich da der Outliner, der Sonderfall, weil er wirklich im Prinzip das ist, was offensiv dieses Team ausmacht. Sobald er auf dem Feld steht, in jeder Minute hat er den Ball offensiv und er ist dann die Person, die kreieren muss für andere oder häufig für sich selber auch eher. Das ist sowieso ein Fall, der sehr, sehr spannend ist. Ich glaube, Isaiah Thomas ist wirklich jetzt in einer absolut richtigen Situation, wie man ihn einsetzen kann. Und es spielt da auch noch nicht unbedingt mal eine Rolle, ob er jetzt wirklich startet oder von der Bank kommt. Weil ich glaube, dass er letztlich genau ähnliche Minuten spielen wird und seine Rolle sich nicht wirklich verändert. Er ist der Spieler, der, so habe ich es jetzt einfach mal formuliert, der J.R. Smith immer sein sollte. Der eben die Möglichkeiten hat, dann auch ganz effizient zu werden, obwohl er ein Gunner ist. Das hört sich auf den ersten Blick ziemlich paradox an, weil Gunner ja eher Spieler sind, Jamal Crawford, J.R. Smith, die entweder heiß oder kalt sind und trotzdem einfach immer weiterwerfen. Und ich würde Isaiah Thomas trotzdem als so einen Spieler bezeichnen, aber weil er eben es wirklich schafft, regelmäßig an die Freiwurflinie zu kommen und da, weiß ich nicht, zu fast 90% eben die Freiwürfe zu versenken, wird er zu einem effizienten Gunner. Und das ist was das Offensivspiel absolut belebt und wo dann eben auch die Stärken in Kelly Olynyk dann richtig halt ausgespielt werden können, der, wenn er mit Isaiah Thomas ein Pick and Roll oder Pick and Pop läuft, wirklich auch sogar fast schon zu einer Waffe werden kann. Er trifft den Dreier sehr hochprozentig dieses Jahr. Olynyk ist das. Und mit über 40%, 41,2% und hat jetzt auch häufiger gezeigt, dass er dann durch das Pumpfake an den Leuten vorbeiziehen kann und dann eben zum Korb kommt. Ja, ich glaube, das mit Isaiah Thomas ist für mich so ein bisschen Fluch und Segen. Also das Offensivspiel ist schon sehr stark auf ihn ausgerichtet und macht es dann vielleicht auch im Positionsspiel den gegnerischen Defenses ein bisschen einfacher, sich auf die Celtics einzustellen. Gerade mal geguckt, er hat die gleiche Usage Rate aktuell, die Steph Curry letztes Jahr in seiner MVP-Saison bei den Golden State Warriors hatte. Das heißt, das Spiel, da er auch, wie du gerade gesagt hast, eigentlich der Einzige ist, der ja so richtig offensiv kreieren kann und einen guten Schuss hat, einen Schuss hat, auf den man sich verlassen kann von jedweder Position, ist das schon naja, sehr zentriert, würde ich mal sagen. Also es würde den Celtics wahrscheinlich gut tun, wenn sie entweder im Backcourt oder, das haben sie ja so ein bisschen mit David Lee versucht, was bisher in die Hose gegangen ist, jemanden im Post hätten, der seinen eigenen Schuss kreieren kann. Ja, nur 30% seiner Würfe oder seiner erfolgreichen Würfe werden assistiert, also werden aufgelegt von seinen Teammates. Das ist der zweitniedrigste Wert im gesamten Kader. Er macht im Prinzip alles bei sich selber und ich meine, klar, er ist definitiv ein Gunner. Das merkt man auch, wenn man sich seine Field Goal Percentage anguckt, liegt bei 42%, die sogar auch für Guards im weiß ich nicht, unteren Drittel liegt. Aber gut, diese 6 Freiwurfversuche pro Spiel, über 6 Freiwurfversuche machen da wirklich was aus. Und wenn du halt jemanden hast, der in diesem defensiv orientierten Team dann 20 Punkte auflegen kann oder vielleicht auch mal 25, dann macht das wirklich viel aus. Weil wenn du in dem Spiel bleibst, kann die Defensive, das ist eines der wenigen Teams, wo die Defensive wirklich das Spiel dann auch entscheiden kann. Sie sind im Defensivrating Zweiter in der Liga nach den Warriors und sind wirklich auch ziemlich ähnlich, weil da komme ich jetzt natürlich auf ein paar meiner Lieblingsspieler ligaweit zu sprechen, in Jay Crowder, Marcus Smart und Amir Johnson, die sozusagen alle als meine Boys bezeichnet werden könnten, die halt wirklich alles switchen könnten. Also theoretisch hättest du wirklich ein Lineup of Death defensiv auf dem Parkett, wenn du jetzt Smart, Bradley, Crowder, Amir Johnson und sagen wir, werfen wir einfach mal Jonas Jerebko dann noch mit rein auf der 4 oder so hättest. Ich glaube schon, dass du dann jede Position eigentlich fast switchen könntest von, sag ich mal, 1 bis 4 auf jeden Fall. Marcus Smart hat im Spiel gegen die Knicks teilweise Kristaps Porzingis verteidigt. War sehr lustig anzusehen. Natürlich haben die Knicks dann irgendwann Porzingis einfach nur noch hoch auf 3,50 Meter angespielt. Aber was die Positionierung angeht, das ist mir positiv aufgefallen, auch wenn ich sonst vielleicht nicht so ein großer Fan von Marcus Smart bin wie du. Aber was mir positiv aufgefallen ist, klar hat, also jetzt nur an dem Beispiel, Porzingis jeden Ball dann zugepasst bekommen, den er wollte. Nur er stand nicht mehr da, wo er wollte, weil Marcus Smart eben durch seine Kräftigkeit oder wie sagt man, durch seine Kraft, seine Statur dafür gesorgt hat, dass er ihn halt durch die Gegend geschoben hat, also nicht durch die Gegend, aber so ein bisschen verschoben hat, so dass er sich dann mal 2-3 Meter weiter weg vom Korb gefunden hat. Und da wird Porzingis nicht der Einzige sein, wo Marcus Smart das auch durchaus mit Spielern auf der 3 oder auf der 4 oder auf der 5 sogar machen kann. Ja, ich meine, da sind sie wirklich super flexibel aufgestellt. Avery Bradley kann, glaube ich, so effektiv Point Guards verteidigen wie kein anderer Shooting Guard in der gesamten Liga. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du Isaiah Thomas spielst, der eine sehr, sehr große Gefahr ausstrahlt für dein eigenes Team defensiv, weil er halt einfach so super klein ist und jetzt auch nicht der engagierteste Verteidiger vor dem Herrn. Insofern kannst du halt Isaiah Thomas immer in der Defensive einfach auf den schlechtesten, vermeintlich schlechtesten Spieler 1-3 stellen und hoffen, dass das halt gut geht, weil du halt in Crowder jemand hast, der auch 1-4 verteidigen kann, wenigstens für ein paar Possessions, und Bradley, der jeden Point Guard in der Liga halt verteidigen kann auch. Ne? Und Marcus Smart ja mal dann sowieso im Prinzip auch 1-2 oder 1-3. Also das ist schon sehr gut. Wenn wir jetzt gleich den Ausblick wagen, dann auch nochmal auf die Zukunft und vor allem auf die Fülle an First-Round-Picks, die sowohl auf der Bank schlummern als auch in der Tasche im Portemonnaie von Danny Ainge, dem GM, dann sollte man natürlich auch überlegen, okay, inwieweit kann dieses Potenzial, was ja defensiv riesig ist und vorhanden ist, wie weit kann das dann genutzt werden, dass man eben offensiv ein bisschen runderes Spiel auf das Parkett bringen kann, dass eben dann tatsächlich auch jemand wie Amy Johnson ein bisschen besser eingesetzt werden kann, der ja, man hat es jetzt in Toronto gesehen, nicht unbedingt offensiv zu einem wirklichen Faktor werden kann, sollte, aber wenigstens mit einem Point Guard gepaart, der ein bisschen mehr Spielübersicht hat, dann eben doch auf seine Stärken am Ring direkt per Alley-oop, per Durchstecker dann eben ein bisschen besser einsetzen. Ja, ich glaube, Tyler Zeller ist übrigens komplett aus der Rotation gefallen, fast. Schon, sehr überrascht. Ja. Ja, das stimmt. Also was die Boston Celtics, glaube ich, brauchen, gerade offensiv, ich glaube, defensiv ist das Team wirklich nicht schlecht aufgestellt. Und zu den Draftpicks kommen wir ja gleich nochmal. Aber was sie dann im Sommer oder jetzt schon bei der Trade-Deadline durchaus adressieren sollten, ist eben eine zweite verlässliche Scoring-Option. Ich halte das für sehr gefährlich, sich auf Isaiah Thomas zu verlassen, ihn mit so einer, wie du sagst, er ist halt ein Gunner, auch wenn er diese Saison ein hochprozentiger Gunner ist, der viel schießt, der sich viele Würfe nimmt. Und ich glaube, jemand, auf den man sich da verlassen kann in der Offensive, der sollte dann, also das sollte die erste Option sein. Zweite Option, würde ich sagen, sollte das Rebounding sein. Ich glaube, da ist Boston, gerade auch was die gegnerischen Rebounds angeht, nicht so stark, sondern gehört deutlich zum unteren Drittel der Liga und vielleicht so ein Mix aus beidem. Einen talentierten Offensivspieler, der auch gut rebounden kann, würde, glaube ich, dem Team so als Optimallösung gut zu Gesicht stehen. Ja, Jake Crowder, man muss natürlich jetzt rückblickend sagen, Riesengewinn für Boston, der Trade mit Dallas, ja. Wo Jake Crowder rüberkam. Man hatte eigentlich im ersten Moment gedacht, dass Brandon Wright, der längst nicht mehr beim Team im Team ist, der Memphis jetzt unter Vertrag steht, die Hauptportion dieses Trades ausmachen würde. Es war aber tatsächlich neben dem First Rounder, der rübergekommen ist für dieses Jahr, Jake Crowder, der jetzt unangefochten der beste Flügelspieler des Teams ist und auch für die Zukunft einen sehr, sehr teamfreundlichen Vertrag untergeschrieben hat, ist für 5 Jahre und 35 Millionen unter Vertrag, hat also seinem letzten Jahr des Vertrags, im letzten Vertrag, im Jahr 1920, nur 8 Millionen, in Anführungsstrichen nur 8 Millionen Salär. Insofern, also da muss man sagen, ist die Entwicklung wirklich extrem positiv. Er hat den Dreier viel sicherer jetzt im Repertoire, kann natürlich dann auch zum Korb ziehen und ist defensiv schon überdurchschnittlich, wenn nicht sogar auf dem Flügel in der Liga, was seine Position betrifft. Ja, was seine Position angeht, bestimmt ein Top 7 vielleicht. Ja, sowas. Verteidiger, ja. Irgendwie so in der Kante und das ist für die... Ja, so ein bisschen wie DeMar Carroll, passt schon, ja, genau. Ja. Ja, vielleicht, genau, noch mit ein bisschen weniger Erfahrung ausgestattet, aber sonst so schon die ähnlichen Anlagen auch, das stimmt. Ja, lass uns doch mal über die Zukunft sprechen und über die Draftpicks. Ich habe gestern, da hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, mir mal die vergangenen Draftpicks angeguckt und ich glaube, da täten sie ganz gut dran, in der Zukunft da ein bisschen mehr draus rauszuholen. Wenn wir uns jetzt mal nur die First-Round-Picks angucken, das sind von seit 2012 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 First-Round-Picks, die sie hatten. Nicht immer nur am Ende, sondern auch mal gar nicht so schlecht, mit gar nicht so schlechten Positionen. 2012 an Position 22 Fab Mello, mittlerweile raus aus der Liga. An 21 2012 Jared Sullinger, ja, wie wir schon gesagt haben, All-Time... Von Dallas gedraftet auch. Hätte ja auch bei Dallas spielen können. Stimmt. All-Time-Fat-Team, aber sonst ein doch solider Rollenspieler. 2014 an Position 17, James Young, völlig in der Versenkung verschwunden, beziehungsweise jetzt in die D-League abgedriftet. Auch 2014 an Position 6, Marcus Smart. Dann 2015, R.G. Hunter an 28 und Terry Rozier an 16. Insgesamt haben es aktuell nur 2 Spieler mit Smart und mit Sullinger in die Rotation überhaupt geschafft. Beide sind mal ja, mal nein, keine Starter. Ich finde allerdings, dass man bei 7 First-Round-Picks durchaus mehr rausholen muss als 2 gute Rollenspieler, jedenfalls aktuell. Über das Potenzial von Marcus Smart kann man dann noch drüber reden. Und 4 Leute, die mittlerweile in der D-League sind. Ja, zunächst, sorry, ich habe das falsch im Kopf gehabt. Es war Kelly Olynyk, der von Dallas, glaube ich, ursprünglich. Ja, richtig. Achso, ich habe übrigens Lucas Noriega, genau, noch vergessen, 2013, auch die League, mittlerweile aber für Toronto. Ja, sieht nicht ganz so gut aus. Marcus Smart muss man natürlich gucken. Ich glaube, das ist so ein Spieler, wo man noch nicht wirklich weiß, wo die Reise hingeht. Vielleicht genau wie James Young, der letztes Jahr fast überhaupt nicht auf dem Feld stand, so wie ich es in Erinnerung habe. Ist James Young auch aus Kentucky kommend, also von John Calipari, eines dieser One-and-Done-Kids. Ich glaube, das war der insgesamt vierte Spieler oder sowas, der von Kentucky dann gedraftet worden ist. Dieses Jahr waren es, glaube ich, ja fünf sogar in der ersten Runde. Und er ist halt unfassbar roh. Letztes Jahr hat er fast gar nicht gespielt. Und dieses Jahr kommt er ab und zu drauf, aber deshalb habe ich es vorhin auch erwähnt mit Rick Carlisle. Ich glaube schon, dass es super wichtig ist, in den ersten Jahren ein bisschen Spielzeit wenigstens zu sehen, weil dann hast du halt noch die Zeit, ein paar Fehler zu machen und kannst lernen. Wenn du dann später erst halt dann irgendwie wirklich Spielzeit bekommst, dann wirst du diese Fehler trotzdem machen, weil du hast ja in der Zwischenzeit nicht wirklich viel an Erfahrung gewonnen außerhalb der D-League. Und deshalb bin ich da ein bisschen skeptisch, was jetzt James Young betrifft. Und RJ Hunter geht vielleicht in denselben Weg, wenn man sich die Statur anguckt, sehr, also für mich ein recht dünner Spieler, der auch so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Jimmy Fredette eher nur vom Wurf, vom Schuss kommt, dass sie auch so viele Guards gedraftet haben, wo man ja wusste, dass man eigentlich in Bradley einen Two-Guard hat, der Defense bringt und man eigentlich einen offensivstarken Point-Guard dann bräuchte. Dann Marcus Smart an Nummer 6 vermeintlich überdraftet. Das sind alles so Sachen, die nicht wirklich ins Konzept passen. Ja, und ich sag mal, also es gehört schon eine ordentliche Portion Glück dazu, jemanden, der irgendwann mal in die D-League ja verfrachtet worden ist, dann wieder zurückzuholen und dass aus dem vielleicht so dein sechster oder siebter Mann doch noch wird. Ich glaube nicht, dass einer bei den Spielern jetzt, also das sieht man höchst selten, wenn man sich auch mal die Niveau in der D-League anguckt, so ein Jimmy Fredette, der spielt bei den Westchester Knicks, der macht da fast 30 Punkte pro Spiel, in der NBA wird der 4 pro Spiel machen oder so. Weißt du, also ich weißt glaube... Weißt du, wer nächstes Jahr bei den Westchester Knicks spielen wird? Nee. Nick Stauskas. Ja, siehst du, aber das sind ja auch Spieler, die in ihren Vereinen auch schon aus der Rotation und auch zurecht rausgeflogen sind. Und ich weiß nicht, inwieweit diese ganzen Namen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, dann wirklich die Chance haben, bei den Celtics doch noch zu einem wichtigen Bestandteil des Kaders zu werden. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil von dieser Philadelphia Light-Version, dass man eben sagt, hey, ich brauche einfach nur Assets. Dieses wilde First-Round-Pick akkumulieren, das dann letztlich dazu führt, dass wenn du diese Picks nicht in einen Starspieler dann irgendwie tauschen kannst, dass dann da halt ein junger Spieler sitzt, der Asset auf seiner Stirn geschrieben hat und der dann darauf wartet, irgendwie verschifft zu werden für diesen Final Piece, den Boston ja zweifelsfrei braucht. Ich glaube, das kann auch ein Problem sein und das müssen die Celtics und Danny Ainge dann jetzt entscheiden, wo es hingehen soll. Sie haben 3 First-Round-Picks für den kommenden Draft von Brooklyn, das ist natürlich ein Wahnsinnschip, dann von Dallas und ihren eigenen, eventuell sogar von Minnesota tatsächlich, wenn sich Minnesota für die Playoffs qualifizieren sollte, was aber natürlich sehr unwahrscheinlich ist. Und dann haben sie danach ja auch noch 2017 das Swap-Recht mit Brooklyn, das wird auch nochmal ein sehr hoher Pick, und den 2018er Pick auch von Brooklyn. Und das sind jetzt eben gerade diese 3 Brooklyn-Picks, das sind die 3 Drafts, die wirklich passen müssen, damit dieses Team den Weg, den es einschlägt, wirklich zu Ende gehen kann. Weil es ein Team ist, was Fluch und Segen zugleich das Credo verfolgt, ja, wir sind das Team, das nur noch den Franchise-Spieler entfernt sind, relevant zu sein. Ja, und den musst du dir jetzt holen, genau wie du gesagt hast. Entweder du machst es selber über den Draft, weil zumindest die nächsten beiden Jahre mit den Brooklyn Picks werden unter den Top 5 auf jeden Fall sein. Brooklyns Franchise wird sich so schnell nicht von dem Desaster erholen, was sie im Moment sind. Und entweder, wie gesagt, du pickst dir selber ein und bildest den noch aus, heißt aber natürlich auch, dass du dem Team dann noch wieder ein bisschen mehr Zeit geben musst. Andererseits sind die meisten Spieler, auf die du baust, in deinen eigenen Reihen ja jetzt noch sehr jung. Oder eben du nutzt ihn als Trade-Chip dann wirklich und dann ist potenziell vielleicht sogar in einem Bundle mit einem Marcus Smart oder wie auch immer, ist dann wirklich ein Superstar-Spieler drin, wenn du ein bisschen Glück hast, einen Top-3-Pick daraus machst und noch einen deiner jungen Spieler dranhängst, dann kannst du schon in die Riegen von den großen Free Agents gehen, die da in Zukunft auf einen warten, wie einfach diese ganzen Namen, Durant, wie Mike Conley, wie Russell Westbrook im Jahr danach und. Vielleicht ist es dann sogar möglich, so jemanden nach Boston zu lotsen. Ja, ich glaube, das sollte das Motto sein. Man kann natürlich Richtung Minnesota gucken, ob man es dann so machen möchte, dass man jetzt hochdraftet und dann langsam aufbaut mit dem jungen Core, das man hat. Oder dass man eben sagt, hey, man hat einen auslaufenden Vertrag von David Lee, 15 Millionen. Man könnte sich überlegen, dann Evan Turner nicht nochmal zu verlängern. Dann hat man ein bisschen Cap-Raum nächstes Jahr. Oder ziemlich viel Cap-Raum sogar, ob man dann eher die Route geht, einen erfahrenen Veteran, in Anführungsstrichen, also einen Starspieler zu verpflichten, der so Ende 20 mittlerweile ist und noch ein paar gute Jahre seiner Prime hat, als Lockvogel, um dann eben per Trade dann diesen zweiten Star an Bord zu holen. Das sind so unterschiedliche Wege, die Boston jetzt gehen könnte. Nur ich glaube, es steht fest, dass sie eben aktiv werden müssen, in die eine oder in die andere Richtung, weil es eben nicht gut genug ist, einfach nur gute Rollenspieler unter Vertrag zu haben. Und ich glaube, wir würden beide sagen, dass Boston mittlerweile bis zu 10 gute bis sehr gute NBA-Rollenspieler in ihrem Kader hat. Es ist ein tiefer Kader, aber halt nur in der Breite da und nicht, sag ich mal, vertikal tief. Ja, genau. Und das ist, ja, genau, das sehe ich auch so. Und das ist im Moment auch noch, also Verkaufsargumente mit einer traditionellen Franchise, mit Geld im Caproom, mit einem hohen Pick und mit einem guten Trainer haben sie ja schon. Aber eben suchen Superstars immer nach einem zweiten Superstar. Das ist jetzt nicht erst seit den Miami Heat so, sondern auch schon vorher. Es hat sich halt gezeigt, Dallas war mal 2011 eine überraschende Ausnahme mit nur einem wirklichen Superstar, aber ansonsten die Teams, die man hat, haben wirklich schon zwei oder drei Spieler sogar in ihren Reihen, die zumindest All-Star-Qualitäten, sage ich mal, haben, und das hat Boston im Moment eben nicht, und dieses Verkaufsargument fehlt noch, aber das kann man sich halt durch diese Brooklyn-Picks vielleicht doch irgendwie zurechtlegen. Ja. Da fehlt einiges, aber ich glaube, es bleibt spannend. Das Umfeld ist sehr solide, sehr stabil. Du hast es eben erwähnt, die Destination, der Sex-Appeal ist definitiv da mit Boston, mit der traditionellen Franchise. Und wird sich zeigen, wohin die Reise gehen soll. Sie haben auch einige Spieler, die sich eben dann noch entwickeln können oder entwickeln müssen, auch im Hinblick auf Trade-Value und sowas. Aber mir macht es immer sehr viel Spaß, das Team anzugucken. Wir hatten jetzt leider gar nicht mehr so viel Zeit, auf die Spiele tatsächlich einzugehen, die, wie ich ja anfangs gesagt habe, recht wild waren teilweise. Also gerade das Pacers-Spiel und gestern das Washington-Spiel, wo dann John Wall dann sich noch verlegt hat am Ende, um das Spiel dann abzugeben an die Celtics. Wird man sehen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Vielleicht sogar schwirrt mir gerade durch den Kopf, was ist, wenn das Projekt bei den Clippers jetzt zum wiederholten Male in die Hose geht? Also nehmen wir mal an, die Clippers fliegen wieder in der zweiten Runde raus und diese DeAndre Jordan, Blake Griffin, Chris Paul Nummer, die wird nichts. Kann man dann mit zwei Brooklyn Picks und einem Marcus Smart oder wie auch immer versuchen, Blake Griffin da rauszuziehen? Ich weiß nicht, ob tatsächlich, ich glaube nicht, dass... Oder ja, also Chris Paul wäre dann eher schon available. Das wäre aber sehr schwierig. Ich glaube, dass das in dem Kader und dass das auch mit Blake Griffin, der jetzt doch einige Jahre schon in der Liga ist, nicht unbedingt zu machen ist, um dann von einem Rebuilding-Projekt nochmal oder im also Rebuilding-Projekt schmackhaft zu machen. Es fehlt ja nicht mehr so viel. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich wäre das zu schwer, aber vielleicht sind das eher die Spielerkategorien, in denen man jetzt zukünftig denken sollte, anstatt sich wieder nochmal ein, zwei Rollenspieler zu holen. Ja, definitiv. Gut, sind wir durch für diese Woche, glaube ich, oder? Ja, ich habe noch zwei Punkte gesagt, Things That Make Me Smile. Ihr erinnert euch vielleicht daran, was für ein Bild ich genommen habe für unsere Frage nach adoptierten oder zu adoptierenden Teams. Da lagen ganz viele UNO-Karten auf dem Stapel und alle möglichen Atlanta Hawks-Spieler waren getaggt. Das war ein Screenshot von Kent Bazemore von seinem Instagram-Account. Ich meine, einige von euch haben es sicher mitbekommen, aber Ich finde es immer sehr, sehr interessant, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen. Hört sich jetzt so an, als sei ich dabei gewesen, leider nicht. Es war nämlich so, dass die immer UNO zocken. Auf den vielen Flügen sind es dann vier Leute. Dennis Schröder hat halt irgendwie einige Decks UNO-Karten in seinem Louis Vuitton-Koffer die dann ganz gut verpackt sind. Sie zocken dann so eine Art gepimpte Version mit dreifach so vielen plus zwei zurück aussetzen und plus vier Karten und ist also eine ganz witzige Story. Sogar die New York Post hat darüber einen Artikel verfasst, in dem so eine kleiner Shoutout zum Hörer Andreas, der uns das, Andreas Greuel, der uns das geschickt hatte. Und das ist auf jeden Fall mal ganz witzig. Kann man einige Zeit mit verbringen, im Internet nachzulesen, was Teams auf dem Flieger machen. Ja, auf jeden Fall. Und wenn euch solche Sachen über den Weg laufen, klatscht uns das einfach auf die, egal welche Pinnwand, verteckt uns auf Instagram oder Twitter. Solche Sachen machen es irgendwo auch aus und wir finden es immer total lustig, so ein paar Einblicke zu kriegen, die man im League Pass nicht so kriegt. Genau. Ja, ich glaube, es gibt noch ein Promo-Video der Cavs, das ich gerne euch nicht vorenthalten würde. Das passt ein bisschen zu der Jahreszeit jetzt momentan. Das hängen wir dann vielleicht mit an den Post dran. Also das werdet ihr dann sehen. Das ist definitiv auch eine Sache, die mich ein bisschen zum Lächeln, zum Schmunzeln gemacht hat. Sehr gut. Dann wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Habt eine gute Woche und dann bis in ein paar Tagen. From Downtown. Ja, wie immer. Ach so. Reingehauen.